Wenn wir also verstehen wollen, wie der Geist aus dem Universum verschwand, müssen wir die Geringschätzung des körperlich-naturhaften betrachten, die schließlich in die vollständige Trennung von Körper und Geist mündete. Aber all das ist reine Erfindung, Vanessa. Ausgedacht von Männern, die ihren eigenen Körper geringschätzten und verdrängten und, dem Brauch der Zeit folgend, in den Frauen nicht eigentlich Menschen sahen, sondern eine den Tieren nahestehende Gattung. Tiere, Frauen und das Ganze der Natur brauchten einen Herrn, den Mann. Ebenso mussten Intuition und Gefühl vom Verstand beherrscht werden. Woher kam diese Körperfeindlichkeit? Die Trennung von Körper und Geist begann Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung bei den Griechen. Sie setzt sich fort in der religiös begründeten Geringschätzung des Körpers, die spätestens mit Paulus begann. Verleugne den Körper, denn nur der Geist, die Vernunft, kann den Weg zum Himmel finden. Endgültig besiegelt wurde die Trennung aber durch René Descartes, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebte und bei dessen Tod Isaac Newton 7 Jahre alt war. Das Einzige, dessen wir absolut sicher sein können, sagte Descartes, ist die Tatsache, dass wir denken und erkennen und vor allem zweifeln. Unseren Sinnen jedoch oder dem, was unser Körper sagt, können wir nicht trauen. Nur durch Messen und Quantifizieren ist diese Welt zu erkennen. Allem, was wir direkt über unsere Sinne wahrnehmen, müssen wir mit Skepsis begegnen. Für Descartes wurde der Zweifel zum obersten methodischen Prinzip. Mit dieser Methode des Zweifelns stellte Descartes die Weichen für eine neue Art, die Natur zu erforschen, nämlich so, als gäbe es keinen Geist im Universum. Auch er wollte uns zu den Herren und Besitzern der Natur machen. Fortan war der Welt vor allem handelnd und nicht mehr betrachtend zu begegnen. Tun war wichtiger als Sein. Der erkennende, denkende Geist, so verkündete er, ist vollkommen getrennt von dem, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, von der Welt der Dinge. Die Welt der Dinge ist im Raum ausgebreitet, das Denken jedoch nicht. Daher ist die Welt ein anderes, nicht wir. So wurde die Welt ein von uns getrenntes Objekt ohne Geist. Für Descartes haben nur Menschen oder in der großen Kette des Seins noch höher stehende Wesen, wie etwa die Engel, die Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu erkennen. Andere Wesen, die Pflanzen und Tiere beispielsweise, denken nicht und besitzen keinerlei Geist. Sie funktionieren vollkommen mechanisch. Ein Tierverhalten, das wir als Aufregung oder Zuneigung oder Schmerz deuten, ist in Wirklichkeit rein mechanisch und tatsächlich empfindet das Tier gar nichts. Auch unser eigener Körper funktioniert mechanisch. Der Körper gehört zum anderen. Wir sind nicht unser Körper. Unser Denken ist sich zwar des Körpers bewusst, hat aber keinen Einfluss auf ihn. All das hat Descartes sich lediglich ausgedacht. Aber du erkennst darin vielleicht schon die Ansätze zum modernen Bild von Körper und Geist. Descartes hatte den Geist gänzlich von der Welt abgelöst und einer anderen Seinssphäre zugewiesen. Gott schwebte da draußen noch irgendwo, hatte aber am Geschehen in der Welt der Phänomene keinen direkten Anteil mehr. Descartes hinterließ eine mechanische Welt, eine Welt der Körper und dessen, was mit ihnen wahrgenommen wird. Alle Körper sind aus Materie, mechanisch und ohne jedes Bewusstsein und Gefühl. Solch eine Welt konnte auch keinen Sinn oder Zweck haben. Und so war es jetzt völlig in Ordnung, sie auszubeuten und um der Sicherheit oder des Profits willen zu unterjochen. Die Welt war durch Macht und technische Mittel zu unterwerfen, so dass wir ihr nicht mehr als passive Zuschauer auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Descartes' Philosophie gelang es tatsächlich, einen Keil zwischen Bewusstsein und Gefühl einerseits und die stoffliche Welt andererseits zu treiben. Ein weiterer großer Schritt zur Eliminierung der verzauberten Welt aus unserer Erfahrung wurde dann mit der Verdrängung der Erde aus dem Zentrum des menschlichen Universums getan. Sehen wir uns einmal an, wie das vor sich ging. Das mittelalterliche Weltbild begann im Jahr 1543 brüchig zu werden, als Kopernikus, ein nicht gerade um Aufsehen bemühter Mönch, ein Buch veröffentlichte, in dem erstmals von der Bewegung der Erde um die Sonne die Rede war. Kopernikus war auf diesen Gedanken gekommen, weil es die Berechnung der Planetenpositionen vereinfachte. Es war ihm nicht daran gelegen, gegen die Kirche aufzutreten, und so machte er in seinem Buch auch klar, dass er an eine Bewegung der Erde eigentlich nicht glaube. Doch dann kam Galilei, ein eher kämpferischer, charismatischer und couragierter Typ. Er hatte von einem kürzlich in Holland entwickelten Instrument gehört, das Kika, Gucker, genannt wurde und das entfernte Dinge vergrößern konnte, das Fernrohr. Er baute sich selbst solch ein Fernrohr und betrachtete mit ihm den Mond. Verwundert stellte er fest, dass der Mond voller Krater ist. Dann sah er sich Jupiter an und entdeckte kleine Planeten, die ihn umkreisten, die Monde. Das zeigte, dass die Sphären jenseits des Mondes und der Mond selbst keineswegs so vollkommen sein konnten, wie sie nach der Kosmologie Thomas von Aquins sein mussten. Er rief alle seine Kollegen zusammen und sagte zu ihnen: »Schaut durch mein Fernglas. Ihr werdet sehen, dass der Mond keine vollkommene Kugel ist und der Jupiter Monde hat.« Manche erwiderten: »Wir brauchen nicht zu schauen. Wir wissen, dass der Mond vollkommen ist und keine Krater haben kann.« Andere blickten durch das Fernrohr, weigerten sich aber, das, was sie sahen, als Krater zu deuten und sagten, das Instrument sei schadhaft. Galilei kam schließlich auf Veranlassung der Kirche in den Kerker, weil er gesagt hatte, die Erde bewege sich und der Mond und die Planeten seien unvollkommen. Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass moderne Wissenschaftler sich gern auf Galilei berufen, dabei aber vielfach genauso engstirnig sind, wie es dessen Kollegen waren, als das Weltbild, auf das sie sich geeinigt hatten, in Frage gestellt wurde. Wenn man heutige Wissenschaftler auf Phänomene hinweist, die in ihrem auf Übereinkunft beruhenden Weltbild, dem Weltbild der modernen Naturwissenschaft, keinen Platz finden, dann sagen sie: Das brauchen wir uns gar nicht anzusehen, denn wir wissen, dass es nicht sein kann. Man wirft die Leute nicht mehr ins Gefängnis, wenn sie sich gegen die heutigen Autoritäten, die Priester der Wissenschaft, stellen. Aber manch einer ist in der Psychiatrie verschwunden oder sonst wie mundtot gemacht worden, und das läuft auf dasselbe hinaus.